Eines Tages geschieht etwas Ungeheuerliches. Eines Tages wirst du lauschen und dann erkennen. Eines Tages wirst du laufen, wegrennen. Eines Tages wirst du tauschen und dann blenden, weil du eines Tages merken wirst, was wir schon lange kennen. Eines Tages wirst du lauschen und dann erkennen. Eines Tages wirst du laufen, wegrennen. Eines Tages wirst du tauschen und dann blenden, weil du eines Tages merken wirst, was wir schon lange kennen. Wenn es ruhig wird, dann holt man ganz tief Luft. Vielleicht bin ich ein Querdenker, aber garantiert kein Schuft. Ich seh alles vor mir, mein Erleben und Verhalten. Ich hab vieles probiert, vieles gelernt und behalten. Ich hab Texte studiert, ja, analysiert. Ich war verwirrt, denn alles wirkte wie paralysiert. Gelähmt, es hinderte mich am Vorwärtskommen. Ich bin geschwommen, hab viele falsche Dinge angenommen. Ja, vieles ist nicht angekommen, weder bei mir, noch haben andere es wahrgenommen. Heute sag ich viel, morgen sag ich mehr dazu. Es hat kein Ende wie der Nil, flashig wie der Fairbalu. Denn ich hab die Wahl, ich kann es weiter ansetzen. Nicht dran setzen, überholen, Werte schätzen. Nicht auferlegt, sondern widerfahren. Situationen erlebt, gemeistert und erfahren. Es ist nicht immer alles greifbar, nicht immer gerade. Vieles erreichbar, doch für vieles zu schade. Eines Tages wirst du lauschen und dann erkennen. Eines Tages wirst du laufen, wegrennen. Eines Tages wirst du tauschen und dann blenden, weil du eines Tages merken wirst, was wir schon lange kennen. Eines Tages wirst du lauschen und dann erkennen. Eines Tages wirst du laufen, wegrennen. Eines Tages wirst du tauschen und dann blenden, weil du eines Tages merken wirst, was wir schon lange kennen. Blick hinter die Kulissen, ja, hinter Bühnenbilder. Ich werd von Tag zu Tag nicht milder, sondern wilder. In meinem Geist, meiner Reflexion, in meinem Denken. Ich bin es dreist, niemand Aufmerksamkeit zu schenken. Aufgrund dessen werde ich sie in eine Richtung lenken. Denn du kannst nicht aussehen, du kannst dich nicht verschränken. Ihr kriegt Applaus den ganzen Tag, redet ihr von Lifestyle. Dann lass es raus, mir egal, ob ihr schon reif seid. Lass Unterziele weg, ha, nimm den Hauptpreis. Sei ein Lump und erschreck den alten Kreis. Denn wir haben eine Innovation, ein Umschwung, eine Erneuerung, Renovation und drum. Melde ich mich zu Wort, damit man uns versteht. Ich bin nicht die breite Masse, wow, falls man das verdreht. Soweit ich das erfasse, fehlt heute der Respekt vor allem und jedem, ah, hast du das gecheckt? Eines Tages wirst du lauschen und dann erkennen. Eines Tages wirst du laufen, wegrennen. Eines Tages wirst du tauschen und dann blenden, weil du eines Tages merken wirst, was wir schon lange kennen. Eines Tages wirst du lauschen und dann erkennen. Eines Tages wirst du laufen, wegrennen. Eines Tages wirst du tauschen und dann blenden, weil du eines Tages merken wirst, was wir schon lange kennen.